1. Paulus, der Durch den Willen Gott zum Apostel von Jesus Christus berufen Word, schreibt diesen Brief gemeinsam mit dem Bruder Sosthenes. 2. Errichtet sich und die Gemeinde Gottes in Korinth, und jene, die in Christus Jesus geheiligt und als heilig berufen sind, so ihn all Menschen, die überall den Namen unseres Herrn Jesus Christus anrufen. 3. Ich wünsche Gnade und Frieden von Gott, unserem Vater, und dem Herrn Jesus Christus. For ich dank meinem Gott beständig für euch, die euch in Christus Jesus sein Gnade in reichem Maß geschenkt hat. 5. Durch ihn seid in jeder Hinsicht reich geworden, sowohl in eurer Ausdrucksweise als auch in eurer umfassenden Erkenntnis. 6. Auf dies Weise Word das Unis von Christus unter euch so gefestigt, dass es nun ein sicheres Fundament für euren Glauben bildet. 7. Infolgedessen mangelt es euch in keine geistlichen Gabe, warend erwartungsvoll auf die Offenbarung unseres Herrn Jesus Christus wartet. 8. Word euch auch bis zum Ende die notige Festigkeit verlehen, damit Tag unseres Herrn Jesus Christus one tattle dastihen kont. 9. Gott ist absolut true, und ist es auch, der euch zur Gemeinschaft mit seinem Sohn Jesus Christus, unserem Herrn, berufen hat. 10. Ich mein euch jedoch, Bruder, im Namen unseres Herrn Jesus Christus, dass ein einheitlich Haltung einnimmt und kein Spaltungen unter euch zulast. 11. Denn ich habe durch die Lüte der Chloe erfahren, dass es unter euch zu ernsthaften Streitigkeiten gekommen ist, mein Bruder. 12. Damit mein ich, dass jeder von euch ein ander Zuge Horigkeit behauptet, indem sagt, ich gehor zu Paulus, ich zu Apollos, ich zu Kephas, oder ich zu Christus. 13. Ist Christus etwas erteilt? Word etwa Paulus für euch gekreuzigt, oder seid auf den Namen des Paulus getauft worden? 14. Ich bin dankbar, dass ich außer Crispus und Gargis niemanden von euch getauft habe, was im Nichtein betrachtet ein Vorteil ist. 15. Auf dies Weise kann niemand behaupten, wort auf meinen persönlichen Namen getauft worden. 16. Ich habe zwar auch noch das Haus des Stephanus getauft, aber ansonsten kann ich mich nicht erinnern, jemanden getauft zu haben. 17. Denn Christus hat mich nicht ausgesandt, zu taufen, sondern das Evangelium zu verkünden, und zwar one rhetorisch Kunstgriff, damit die Bedeutung des Kreuzes Christi nicht verloren geht. 18. Die Botschaft vom Kreuz erscheint zwar jenen, die verloren gehen, als reine Torheit, doch für uns, die Wegeretet werden, ist es die Kraft Gottes. 19. Es steht namlich geschrieben, dass Gott die Weisheit der Weisen zu nichtemachen und den Verstand der Klugen verwerfen wird. 20. Wo sind nun die Weisen, die Gelehrten oder die Diskussionskanzler dieser Zeit? Hat Gott nicht die Weisheit dieser Welt als Volage Torheit entlarvt? 21. Die Welt Gott trotz ihrer eigenen Weisheit nicht erkannte, beschloss Gott in seiner Weisheit, die Glaubenden durch die scheinbar Torheit der Verkündigung zu retten. 22. Waren die Juden nach übernatürlichen Zeichen verlangen und die Griechen nach philosophischer Weisheit streben, verkünden wir etwas völlig anders. 23. Wir predigen Christus als den gekreuzigten, was für die Juden ein Hindernis darstellt und für die anderen Völker schlichtweg unsinnig erscheint. 24. Für Diogenes jedoch, die berufen sind, the Juden oder Griechen, ist Christus die Kraft Gottes und die Weisheit Gottes. 25. Denn das, was bei Gott töricht erscheint, ist weiser als die Menschen, und das, was bei Gott schwach erscheint, ist starker als die Menschen. 26. Betrachtet doch eure eigene Berufung, Bruder, es gibt unter euch nicht viel, die nach menschlichen Maßstäben weiser, mächtig oder von edler Herkunft sind. 27. Viel mehr hat Gott das erwollt, was der Welt als töricht gilt, die Weisen zu beschämen und das schwach, das stark zu demütigen. 28. Gott hat das unbedeutend und verrichtet dieser Welt ausgewollt, das, was in den Augen der Menschen wichtig ist, vernichtig zu erklären. 29. Dies Gesche zu dem Zweck, das sich kein Mensch vor Gott rühmen kann oder auf sein eigenen Leistungen stolz ist. 30. Durch Gottes Handeln seid jedoch in Christus Jesus, der für unsere Weisheit von Gott so ist er gerechtet keet, Heiligung und Erlösung geworden ist. 31. Daher soll gelten, was in der Schrift steht, wer stolz sein will, der soll allein auf den Herrn stolz sein.